der nächsten Nacht steh ich wieder auf Wache. Irgendwo ganz einsam. Da höre ich auf einmal den wuchtigen Schritt von Maskolon. Ich starre angestrengt in die Nacht. Etwas Unheimliches, Ungreifbares überkommt mich. Aus dem Nebel tauchen Gestalten auf. Mit starren, großen Augen marschieren sie auf mich zu. Halten vor mir eine stumme Front. Da tritt einer vor. Sein bleiches Gesicht ist mir so bekannt. Und doch kenne ich den Mann nicht. Da klingt's aus seinem Munde. Wir sind die Toten. Wir starben für ein neues deutsches Vaterland. Irgendwo in der Zukunft liegt Deutschland. Und ihr müsst, ihr werdet es finden. Für die Befreiung des Vaterlands, dafür gaben sie ihr Leben. toten Kameraden mahnen uns zur Treue und zur Vorsicht.